Boxen an alle. Hier melden sich Bömmel, Michael, Claudia und Bohne. Kennt ihr unsere neuen Abenteuer schon? Nein, noch nicht? Na dann aber ab wie Bohnen. Nase. War Studienrat Schmidt auch so schlecht gelaunt wie unser Fräulein Wiedensal? Ja, die hat den langen Sperr vielleicht fertig gemacht, weil er gedöst hat. Weißt du, was der gesagt hat? Maulesel kommt dabei raus, hat er gesagt. Dabei hatte sie gefragt, wie man die russischen Kaiser nannte. Und Spergen mit seinem Biobuch unter der Bank. Er hatte natürlich wieder keine Schularbeiten für Bio gemacht. Er las gerade, wie das Kind von Pferdevater und Eselsmutter heißt. Das ist gut. Bei uns war es ganz prima. Michael hat wieder so einen tollen Vortrag vom Stapel gelassen. Die jungen Staaten in Afrika, so ein echt ödes Thema, aber ich habe direkt mal zugehört. Ja, und wegen dieses dämlichen Vortrags hatte er auch die letzten Tage überhaupt keine Zeit. Unsere geplante Funkübung, die... Sag mal, wo ist Michael überhaupt? Wahrscheinlich ruht er sich auf seinen Lorbeeren aus. Da hinten ist er doch, in dem Haufen von den Leuten aus der obersten Klasse. Und er hat ein großes Palaver mit diesem Fußballast, diesem Bomber. Was will er denn von dem? Bernd heißt er übrigens. Na, ich denke, Bomber macht wieder ein Geschäft mit Michael. Der hat doch dieses Briefmarkenalbum entwickelt. Das ist wohl der neueste Vogel unseres Genies mit der Brille. Er hat sicher wieder eine seltene Marke bei Bomber entdeckt, die er unbedingt haben muss. So ein Quatsch. Was hat man bloß von diesen kleinen bedruckten Fettchen? Man kann sie beispielsweise dazu benutzen, um sie dir auf den Hintern zu kleben und dich als Muster ohne Wert nach Belutschistan zu schicken. Kannst du mir jetzt auch buchstabieren, ohne dass dir dein mickriges Zahnbürstenbärtchen von der Oberlippe rutscht? Wenn du nicht von Briefmarken verstehst und keinen echten von einem falschen Bart unterscheiden kannst, dann halt die Klappe. Hier, Michael, wäre das nicht was für dich? Hui, allerhand. Inselpost der ehemaligen deutschen Wehrmacht. Und was sollen die kosten? Im Katalog sind sie mit 380 Mark verzeichnet. Aber ich... Was? Dafür muss eine alte Frau aber lange stricken. Für 100 Mark gehört die in der Mitte dir, Michael Dummer. Na gut, aber ich kann dir das Geld leider erst morgen mitbringen. So viel schleppt unser Anna ja nicht mit sich herum. Schon gut, Michael. Du kannst die Marke mitnehmen. Morgen in der ersten großen Pause bekomme ich dann die Mäuse. Okay? Ist geritzt. Bis morgen dann. Bist du total eine Schugge? 100 Mark für so einen blöden Fetzen Papier rauszuschmeißen. Reg dich ab, Delfin. Und dies ist eine Marke der Inselpostserie von Oleron. Interessiert uns das? Diese Insel liegt im nördlichen Golf von Biskaya und war im letzten Krieg von Deutschland besetzt. Sie gehört nämlich eigentlich zu Frankreich. Auf der Insel hatten die Deutschen eine Feldpoststelle mit einer eigenen Briefmarke. Das sind natürlich heute Raritäten, die steigen unheimlich im Wert. Und der Bomber soll so dämlich sein und eine Marke im Wert von 380 Mark für nur 100 verkaufen, dass ich nicht lache. Na, Bomber hat offenbar überhaupt keine Ahnung von Briefmarken. Er hat vorhin erzählt, dass er die Marken von seinem Onkel bekommen hat, der schon lange sammelt. Und du glaubst, dass sie echt sind? Letzte Woche habe ich welche vom Freistaat Danzig gekauft und gleich beim Briefmarkenhändler nachgefragt. Die waren auch echt. Das stimmt, außerdem lohnt sich das Fälschen von Briefmarken gar nicht. Und wieso hast du so viel Geld? 100 Mark? Tja, mein Geburtstag neulich war sehr ergiebig. Wahrscheinlich willst du dich bloß mit Bombas Freundin Lilo anfreunden. Der süßen Katze. Ach Quatsch. Oft genug bist du ja mit ihr zusammen. Aber sag mal, wolltest du nicht für eine neue Handgurke sparen? Deine hat doch neuerdings ihre Mucken. Was ist denn eigentlich in euch gefahren? Schließlich kann Michael auch mit seinem Geburtstagsgeld machen, was er will. Ist doch wahr. Und die hübsche Lilo ist nun mal Michaels Nachbarin und außerdem den ganzen Tag über allein, seit die beiden Eltern arbeiten. Genau. Ich kann beurteilen, wie einsam man sich in einem leeren Haus fühlt. Delphine, du bist doch wohl nicht eifersüchtig? Was? Eifersüchtig? Oh. Wieso denn? Also, damit ihr beruhigt seid, fahre ich heute Nachmittag zum Auktionshaus Albring und erkundige mich. Ist die Marke echt, habe ich mein Geld ganz fabelhaft angelegt. Am besten treffen wir uns dann bei Bömmels Vater, um unseren Dia-Abend durchzusprechen und zu organisieren. Mhm. Gut, okay. Ich finde es sehr nett, dass ihr meine Eltern auch eingeladen habt. Claudia geht mit ihren Kameraden Bömmel und Kemal in die Klasse zurück. Kemal hat dank der Hilfe der Funkfüchse recht gut Deutsch gelernt und kommt jetzt auch in Mathematik prima mit. Der stille und freundliche türkische Junge wohnt mit seinen Eltern in einem Hochhaus, ganz in der Nähe der Papageiensiedlung, in der die Funkfüchse zu Hause sind. Michael und Bohne sind schon eine Klasse weiter. Auf dem Nachhauseweg pirscht sich ein langer blonder Junge aus der 11. Klasse an Claudia heran. Hallo Delphine, bist du nicht Michaels steiler Zahn? Ich bin keines Menschen Zahn, merkt ihr das? Ah, dann habe ich also Chancen bei dir. Nee, du nicht. Na, man kann ja mal fragen. Übrigens, wenn du mal ein schönes Geburtstagsgeschenk für Michael brauchst, dann wenn du dich vertrauensvoll ermittelst. Ich habe noch ein paar fantastische Marken von den Olympischen Spielen in Moskau. Die kann ich dir spottbillig überlassen. Dankeschön, ich werde es mir merken. Michael ist durch die Reden seiner Freunde ein wenig verunsichert. Ob die Marke vielleicht doch gefälscht ist? Sobald er seine Schularbeiten erledigt hat, schwingt er sich auf sein Mofa und fährt in die Stadt zum großen Briefmarken-Auktionshaus. In einer halben Stunde werden Kemal und die übrigen Funkfüchse sich in Luigis Eisdiele treffen und dort auf Michael warten. Guten Tag. Tag. Na? Kleinsammlung kaufen wir nicht. Ich will ja auch keine verkaufen. Es handelt sich um diese Marke hier. Ich möchte prüfen lassen, ob sie echt ist. Aha. Wo ist denn die Lupe? Ja, die ist echt. Seien Sie beruhigt. Aber die Zähnung bei dieser Inselpost... Was ist mit der Inselpost? Das hier ist eine Marke, die... Und warum haben Sie mich nicht sofort gerufen? Ja, ich hatte ganz vergessen, dass ich alles melden sollte, was mit unserem... Ich bin Direktor Albring, Inhaber des Auktionshauses. Darf ich Ihre Marke auch einmal anschauen, Herr... Ich heiße Michael Dummer, Herr Albring. Hier ist die Marke. Darf ich fragen, woher diese Marke stammt? Fragen dürfen Sie, aber ich weiß wirklich nicht, was... Sie haben recht, entschuldigen Sie. Die Marke ist echt, aber sie ist möglicherweise aus unserem Haus gestohlen worden. Was, gestohlen? Ich habe sie gestern auf dem Schulhof von einem Mitschüler gekauft. 100 Mark habe ich dafür bezahlt. Meine Klassenkameraden können das bezeugen und überhaupt... Beruhigen Sie sich, junger Freund. Ich habe nicht gesagt, dass Sie die Marke gestohlen haben. Ich bin auch nicht sicher, dass sie aus dem Diebstahl stammt. Einige Inselmarken, auch die von der Insel Oleron, gehören zu der Kollektion, die uns im Herbst gestohlen wurde. Aber das ist doch unmöglich. Bomber, ich meine Bernd Kiselis, verkauft die Marken ganz öffentlich an jeden, der sich dafür interessiert. Er hat die Marken von seinem Onkel, der im Krieg auf der Insel war. Der Onkel hat uns schon viel von seiner Kriegszeit erzählt. Haben Sie von diesem Jungen noch mehr Briefmarken gekauft? Ja, ein paar Danzig-Marken mit dem Aufdruck Danzig ist wieder frei. Und eine Afrika-Marke. Und andere Schüler haben auch von ihm gekauft. Oh ja, er schleppt immer viele Marken mit sich herum. Herr Bockelmann, holen Sie doch bitte aus dem Kontor die Liste der gestohlenen Marken. Sofort, Herr Direktor. Bitte sehr. Danke. Sehen Sie? Hier stehen die Inselmarken. Dort die Danziger. Und die dort. Und hier die. Und da. Die hat der Bomber auch gehabt, das habe ich gesehen. Das ist ja ein Ding. Es besteht also wirklich die Möglichkeit eines Zusammenhangs zwischen dem Diebstahl bei Ihnen und den Marken, die der Bomber, ich meine Bernd, auf dem Schulhof verkauft. Wenn das so ist, Herr Albring, dann bekommen wir es heraus. Wir werden ihn mal unter die Lupe nehmen. Wer ist wir? Wir, das sind meine Freunde und ich, die Funkfüchse. Wir sind auf Draht, sage ich Ihnen. Herr Bockelmann, bitte kümmern Sie sich um die beiden Kunden. Kommen Sie mit, hier hört uns keiner. Sie sind der Besitzer dieser Marke, das ist klar. Und Sie haben die Möglichkeit, an weitere Marken zu kommen. Sollte es Ihnen gelingen, an den bulgarischen Satz der Olympiamarken heranzukommen, so melden Sie sich bitte sofort bei mir. Anhand einer Eigenart dieser Marken könnte ich nämlich feststellen, ob die Marken aus dem Diebstahl stammen. Aber alles muss mit größter Diskretion gehandhabt werden. Na klar, wenn die Diebe merken, dass mir auf den Fersen ist, vernichten sie die Marken womöglich. Nicht auszudenken. So ist es. Übrigens ist auf die Wiederbeschaffung eine hohe Belohnung ausgesetzt worden. Von der Versicherung? Und auch von mir. Ich möchte nicht, dass diese Quelle versiegt. Falls wir irgendeine Chance haben, die Marken wiederzubekommen, müssen wir sie nutzen, selbst wenn wir sie zurückkaufen müssten. Diese gestohlenen Marken sind sehr wertvoll und stammen von meinem besten Kunden, den ich nicht enttäuschen darf. Sie können sich auf uns verlassen. Gut, hier hast du meine private Telefonnummer, damit du mich auch außerhalb der Öffnungszeiten meines Geschäfts erreichen kannst. Auf Wiedersehen und viel Glück. Auf Wiedersehen, Herr Albring. Außerordentlich höflich geleitet der Verkäufer Bockelmann Michael zur Tür und schaut ihm hinterher, wie er sich auf sein Mofa schwingt und davonknattert. Auf der Terrasse von Luigis Eisdiele sitzen Claudia, Bohne, Bömmel und Kemal und starren Michael erwartungsvoll an. Der bockt sein Gefährt umständlich auf und kommt langsam heran. Hm. Hallo, wo bleibst du bloß? Ist die Marke doch eine Fälschung? Was ist dir die Petersilie-Frage oder was? Die Marke ist nicht echt. Deshalb bist du so deprimiert. Was ist los, Michael? Die Marke ist echt, ich verkaufe aber nicht. Erzähl mir. Verstehe nicht. Die Marke ist aller Wahrscheinlichkeit nach geklaut. Zusammen mit einer riesigen Kollektion von wertvollen anderen Marken. Im Herbst wurde nämlich im Auktionshaus eingebrochen. Mhm. Die Alarmanlage ausgeschaltet und das Beste abtransportiert. Ich habe hier die Liste der geklauten Briefmarken. Mhm. Wer die hat, der ist finanziell aus dem Schneider. Oder reif fürs Kittchen. Wenn er erwischt wird, dann... Ja, und dafür wollen wir sorgen. Das habe ich dem Chef des Hauses zugesagt. Ein neuer Fall für die Funkfüchse. Fantastisch. Finden Funkfüchse Finsterlinge. Flexibles, finanzgebaren, flegelhafter Figuren. Erforschen fragwürdige Funktionen. Das war gar nicht so schlecht für den Anfang, Bömmel. Was ist zu tun? Vor allem muss ich jetzt noch ein Eis haben, sonst kann ich nicht nachdenken. Oh Mensch, Bömmel, du wolltest doch ein bisschen abnehmen. Bitte noch ein Feigeeis mit Pfeffer. Also wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir könnten Bombers Onkel auf die Bude rücken, um herauszubekommen, ob er seinem goldigen Neffen überhaupt jemals Marken geschenkt hat. Nee, nee, das hat er, ich weiß es. Aber ob es auch die sind, die in deiner Liste stehen, das wäre natürlich... Und schon wäre die Bande gewarnt. Denn der Onkel würde Bomber natürlich von unserem Besuch erzählen. Stimmt. Der könnte dann seine Hintermänner warnen. Ich weiß nicht. Der Bomber ist für so etwas nicht geschickt genug. Der schiebt doch schon beim Verkauf auf dem Schulhof seinen Freund vor. Den mit dem komischen Namen. Ach, du meinst 3AP. Der heißt eigentlich Peter Paul Peach. Verstehst du, mit 3P? Der hat mir übrigens heute Briefmarken zum Sonderpreis angeboten. Na, vielleicht hängt der auch mit drin. Den nötigen Grips dazu hat er. Meint ihr nicht, dass wir erst einmal nachforschen sollten, ehe wir alle möglichen Leute verdächtigen? Vielleicht haben sie die Marken bloß gefunden. Na hör mal, sowas behält man doch nicht einfach. Aber Kemal hat recht. Am besten fangen wir bei Bomber mit den Erkundigungen an. Wo trifft man den wohl nachmittags am besten? Wenn man den Eseln entkommt, da angerannt. Guck mal da. Hallo Funkfüchse, hallo Kemal. Mann, hab ich einen Durst. Das Training mit diesen blöden Anfängern ist ganz schön anstrengend. Die Lehrlinge vom Jugenddorf sind aus Holz. Da bringe mal einer Schwung rein. Nur setz dich doch zu uns, Bomber. Nett, dass du mir die schönen Marken besorgt hast. War doch selbstverständlich. Schließlich seid ihr auf meiner Penne. Ich hätte gern noch ein paar Marken von dir. Ich denke da an die bulgarischen Olympiamarken von 1980 und so. Klar, wenn wir die haben, kannst du sie natürlich bekommen. Du weißt nicht, ob du sie hast? Ich denke, du bekommst die Marken immer von deinem Onkel geschenkt. Na und? Sollte ich mir etwa alle Marken merken, die ich so bekommen habe? Darum kümmert sich doch der gute 3AP bestens. Dann weißt du also gar nicht, was du so alles besitzt. Ich kann mich doch nicht um alles kümmern. Schließlich bin ich Sportler und kein Kaufmann. Aber ich werde Peter Paul nachher fragen nach der Marke von 1960. 1980? Ja, okay, schön. Ich treffe ihn 16:30 im Freizeitheim. Dort trainiere ich die Tischtennisriege. Inzwischen hat Luigi ein großes Glas Erdbeermilch gebracht, das der durstige Bomber Bernd schnell austrinkt. Michael lädt den Schulkameraden großzügig zu dem kühlen Genuss ein. Freundlich wedelt der breitschultrige Sportfan mit seinen großen Pranken und verschwindet um die Ecke. Die Vorbereitungen auf den bei Vater Jeitz geplanten Dia-Abend geraten in Vergessenheit. Denn nun wollen die Funkfüchse die Gelegenheit nutzen und auch dem schlauen 3AP auf den Zahn fühlen. Sie trödeln noch ein wenig herum und fahren dann zusammen zum Freizeitheim, in dem ja auch um 16:30 3AP auftauchen soll. Dankeschön, Michael, dass du mich gezogen hast. So Mofa ist doch besser als mein altes Stahlrost. Gern geschehen, Delfin. Puh, ist mir heiß. Da drüben ist ja 3AP. Sicher zeigt er wieder seine wunderbare Markenkollektion. Na, dann wollen wir mal. Hallo, Peter. Hallo, wie geht's? Na, Michael, noch Wünsche? Oder willst du die Inselpostmarke zurückbringen? Ich habe schon einen anderen Interessenten. Der will sogar 10 Mark mehr. Unsinn. Ich möchte noch ein paar Marken kaufen. Ich habe noch was zum Geburtstagsgeld übrig. Und das will ich sicher anlegen. Ja, hoffentlich habt ihr die Marken auch. Olympia 1980 zum Beispiel. Russisch oder Deutsch? Hab ich beide schon. Die bulgarischen brauchte ich noch. Gezähnt und ungezähnt. Das wird ein teurer Kauf, mein Lieber. Aber ich lasse sie dir billiger. Morgen in der großen Pause? In Ordnung. Ich bringe alles Geld mit, das ich noch habe. Dann werden wir uns wohl einigen. Ja, und bei uns kaufst du gute Ware. Das ist sicher. Alles echt. Was macht ihr denn schon wieder hier? Ich wollte 3AP nur fragen, ob er die Bulgaren hat. Na und? Hat er? Er hat. Morgen in der großen Pause wird das Geschäft abgewickelt. Gut. Na, Delfin, willst du eine Partie Tischtennis riskieren? Keine Zeit. Schade. Gut siehst du aus, Süße. Wenn du dich wie ein richtiges Mädchen anziehen würdest und den doofen Pferdeschwanz offen tragen würdest, würdest du einfach große Klasse. So kommt deine blonde Mähne ja gar nicht zur Geltung. Deinetwegen werde ich mir wahrscheinlich einen anderen Kopf anschaffen. Und dein Mundwerk einfach toll. Los, Leute, das Training beginnt. Also, Freunde, wir dürfen jetzt auf keinen Fall 3P aus den Augen verlieren. Der muss doch jetzt sehen, dass er an die von mir bestellten Marken rankommt. Psst, da kommt er schon. In Michaels klugem Kopf entsteht in Windeseile ein ausgezeichneter Plan, wie 3P am besten und am unauffälligsten zu verfolgen ist. Denn der darf auf keinen Fall Verdacht schöpfen. Die Funkfüchse und Kemal werden sich trennen. Kemal muss nach Hause, Michael und Claudia werden auf Michaels Mofa vorausfahren, um an der belebten Straßenkreuzung festzustellen, welche Richtung 3P einschlägt. Mit der Handgurke wird dann Bohne mit seinem Rennrad in die richtige Richtung dirigiert und so weiter. Die Funkfüchse verbringen aufregende 30 Minuten, weil sie 3P aus den Augen verlieren. Doch schließlich haben sie Glück. Funkfuchs 1 an Fuchs 2. Na endlich, was machen wir nun? Fuchs 2 an Fuchs 1. Keine Aufregung, ich hab ihn wieder. Das heißt, 3RPs knallrotes Rennrad steht hier gleich um die Ecke. Von 3RP ist nichts zu sehen. Ich bin hier an der Ecke Hohe Straße und Fuhrmannstraße. Er muss hier eben verstecken. Fuchs 1 an Fuchs 2. Sei bloß vorsichtig. Fuchs 2 an Fuchs 1. Keine Sorge. Junge, ich hab's. Ja? Meier und Co. Mützen und Briefmarken. Da drin muss er sein. Aber gleich wird dir zugemacht. Da müsst ihr eigentlich rauskommen. Im Laden kann ich niemanden sehen. Ende. Punkt Fuchs 1 und Fuchs 2. Habe dein Fahrrad erreicht. Wo bist du? Du musst rechts um die Ecke und dann noch 70 Meter weitergehen. Funkfuchs 1 und Fuchs 2, ich komme, gebe aber vorher Fuchs 3 Positionsmeldung. Sie sollen auf ihrem Posten bleiben, für alle Fälle. Ende. Vielleicht haben wir jetzt das Nest gefunden, auf dem die vielen niedlichen kleinen Briefmarken ausschlüpfen. Zunächst können Bömmel und Bohne jedoch nur beobachten, dass 3P mit einem Mann mit Brille und dickem Rauschebart das Briefmarkengeschäft verlassen. Beide scheinen eine Verabredung zu treffen, denn 3P nickt einige Male zustimmend. Die beiden geben sich die Hand und dann schwingt sich der Junge auf sein rotes Rennrad. Funkfuchs 1 und Funkfuchs 3, Achtung! 3P radelt jetzt wieder in eure Richtung. Verfolgt ihn und verliert ihn bloß nicht. Meldet euch, wenn irgendetwas Interessantes passiert. Bohne und ich verfolgen einen Herrn mit Rauschebart, mit dem 3P eben ein Rendezvous hatte. Auch wir geben regelmäßig Lagemeldungen durch. Ende! 1 Funkfuchs 1, verstanden! Wird nicht gleich sein, 3RP zu verfolgen, ohne dass er was merkt. Ende. Sag mal, ob das der Mai ist, den wir da auf den Fersen kleben? Wenn es hoffentlich wohnt, er nicht am Ende der Welt. Ein Glück, dass er nicht motorisiert ist. Da, er verschwindet in dem Haus dort vorn. Warte, ich lauf rüber und schau auf die Namensschilder. Hubert Meier, das ist ja wohl unser Rauschebart. Was machen wir nun? Ich denke, wir bleiben hier auf dem Posten und rufen Michael und Delphine. Funk Fuchs 1, dann Fuchs 3, komm her! Bömmel bekam auf seine verschiedenen Rufe keine Antwort. Weder von Michael noch von Claudia. Kein Wunder, denn beide waren auf der sehr komplizierten Verfolgungsjagd nach 3P. Der radelte eine erhebliche Strecke stadtauswärts, bis er plötzlich mit kreischender Bremse hält und vom Rad springt. Er eilt auf ein Telefonhäuschen zu, das aber besetzt ist. Mensch, Claudia, endlich ist die Hetzjagd vorbei. Stell bitte das Mofa dort in die Hecke. Ich pirsch mich an die Zelle heran. Wäre zu schön, wenn ich 3P besser am Gespräch zuhören könnte. Ist klar. Aber ob dieses kichernde Mädchen schon bald mit ihrem Telefonat aufhören wird, bezweifle ich. Egal. Diese umfangreiche Dame, die sich jetzt hinter 3P aufbaut, weil sie auch noch telefonieren will, wird mir hervorragende Deckung bieten. Siehst du, jetzt ist das Kichermädchen fertig. So ein Glück. Dem ist zu warm im Häuschen. Ah, er lässt die Tür ein bisschen offen. Tatilo, hier bin ich. Ich muss noch der Abend zum Treffpunkt am Denkmal. Dort bekomme ich die Ware. Der hat das davon nichts erfahren, er würde bestimmt nicht mitmachen. Quatsch, du bleibst zu Hause. Ich treffe Maya und nicht du. Ich fahre mit dem Rad über die Chaussee am Langenloher Wald. Du wartest auf mich. Natürlich bekommst du einen Anfang, wie immer. Mehr hörte Michael nicht, denn er drückte sich rechtzeitig hinter der umfangreichen Dame von der Telefonzelle weg, winkte Claudia zu, sich hinter der Hecke zu verbergen, und lief erst zu ihr hinüber, nachdem 3AP mit dem Rad um die Ecke verschwunden war. Nun haben wir eine feste Spur. Die Bande ist fast schon überführt. Dann sollten wir jetzt Bohne und Bömmel rufen. Funk Fuchs 3 und Fuchs 1, kommen! Fuchs 1 und Fuchs 3, endlich, ich höre dich gut, wo seid ihr? Südausgang Friedhof an der Telefonzelle. Alles ist klar, gute Neuigkeiten. Kommt ihr jetzt? Sie kommen so schnell wie möglich. Gut. Es scheint nicht weit entfernt zu sein. Wenn ich 3AP richtig verstanden habe, Claudia, dann weiß Bomber Bernd überhaupt nichts von diesen merkwürdigen Geschäften. Nur in der Schule, so glaubt er wohl, werden durch seinen Freund 3AP die Marken an den Mann gebracht. Und da sagt er, dass die Marken von seinem Onkel sind. Das ist eben der Haken. Vielleicht können wir heute Abend am Denkmal klären, was für ein Trick dabei ist. Da, wenn ich richtig gehört habe, dann treffen sich doch 3AP und dieser Meier abends um 9:30 beim Denkmal am Langloher Wald. Das geht doch sicher um die von mir bestellten Briefmarken. Dort könnten wir uns doch sehr gut verstecken und sie belauschen. Wo bleiben die beiden bloß? Da kommen sie in neuer Europarekordzeit. Hallo. Bratmänner, kommt, setzt euch. Was ist nun? Also, 3AP und Lilo verscherbeln die Briefmarken, die sie offenbar von einem Herrn Meier bekommen. Mhm. Ob das euer Rauschebart ist? Bestimmt. Wir wissen auch, wo er wohnt. Gut. Die beiden wollen sich um 9:30 beim Denkmal am Langloher Wald treffen. Wahrscheinlich, um neue Briefmarken zu übergeben und zu übernehmen. Anschließend bekommt Lilo von 3AP ihren Anteil, wie er sagte. Was denn? 3AP und Bombers Lilo? Wenn der das erfährt, ist aber was los. Allerdings. Mir geht einfach nicht in den Kopf, was Bomber mit der ganzen Sache zu tun hat. Deshalb lässt er unter seinem Namen Briefmarken verkaufen und sagt auch noch, dass sie von seinem Onkel sind. Naja, das werden wir auch noch rausfinden. Wichtig ist erstmal das Treffen heute Abend. Füchse fahren nach dem Abendessen auf einem Umweg zum alten Denkmal. 150 Meter davon entfernt verstauen sie die Räder im Buschwerk. Michael und Claudia bleiben an der Kreuzung, wo sie die Steigung zur Stadt überblicken können und dabei auch Einblick in die Straße haben. Bömmel verbirgt sich hinter einer dichten Brombeerhecke, während Bohne direkt hinter dem Denkmal in Deckung geht. Die Handgurken sind startklar. Position ist bezogen. Straße leer. Ende. Funk Fuchs 1 an Fuchs 3. Höre dich gut. Sitze in Position 1. Jede Annäherung sofort melden. Ende. Fuchs 2 an alle Füchse. Habe Position 2 bezogen. Alles klar. Roger. Funk Fuchs 3 an alle Füchse. Ich weiß nur, was zu bedeuten hat. Melde das Pyjama-Auto sich von rechts nähert. Ende. Funk Fuchs 1 an Fuchs 3, weitermelden. Wenn ein Campingauto abbiegt oder weiterfährt, vielleicht ist es wichtig. Roger. Fuchs 3 an alle Füchse. Pyjama-Auto hält direkt auf das Denkmal zu. Müsste gleich bei euch zu sehen sein. Roger. Funk Fuchs 1 an alle Füchse. Campingwagen hält. OWT vernähert sich von links. Vorsicht! Von oben kommt 3AP auf dem Rennrad. Funk Fuchs 1 an alle Füchse. Das ist schlecht. Er wird sofort abhauen, wenn er hier ein fremdes Auto sieht. Also. Fuchs 2 an alle, nichts da. 3AP wird freundlich begrüßt von zwei Männern, die aus dem Pyjama-Auto rausgekommen sind. Aus dem Käfer kam ein Mann mit Bart und Brille. Ende. Dass ihr schon da seid. Du kommst 5 Minuten zu spät. Entschuldigung. Meine Freundin wollte absolut mit. Ich konnte sie nicht eher abwimmeln. Immerhin kümmert sie sich um den guten Kontakt. Halt's Maul, Kleiner. Keine Fremden dazwischen, hörst du? Und zu dir, Meier. Warum rufst du an? Wir hatten doch einen Treff nächste Woche verabredet. Das Geschäft läuft gut, Orbel. Ich kann einige der sehr guten Stücke jetzt verkaufen. Die Leute stellen keinerlei Fragen, sie wollen nur kaufen. Außerdem brauchen wir für unseren Verteiler neues billiges Zeug. Es war abgemacht, noch ein Vierteljahr zu warten. Nach einem Jahr ist bestimmt schon genug Gras über die Sache gewachsen. Die Versicherung hat gezahlt, jetzt kräht keine Hand mehr nach den Marken. Du hast von nichts eine Ahnung. Weißt du denn nicht, dass einige von unseren Marken bereits im Auktionshaus aufgetaucht sind? Das glaube ich nicht, meine Kunden sind sicher. Jetzt hör mir mal gut zu, wir werden noch 3 Monate verstreichen lassen. Inzwischen bekommst du noch eine Masse von dem Kleinkram, damit du dich über Wasser halten kannst. Ich will meinen ganzen Anteil. Ich habe jetzt gerade einen guten Kunden. Du hast einen schönen Anteil bekommen. Mehr gibt's jetzt nicht. Und der Kleine hier wird jetzt ausgezahlt. Dann habe ich nichts mehr mit ihm zu tun. Das Ganze ist schließlich kein Kinderkram. Ich will meinen Anteil auch jetzt. Ich würde sonst einfach... Du hast die Sache aus, Baldover. Und dein Freund hat Schmiere gestanden. Das Ding aber haben wir gedreht. Und jetzt kannst du deinen Anteil haben, wenn du keine Ruhe gibst. Und dein kleiner Freund hier auch. Der entsetzte Dreier P und die nicht weniger erschreckten Funkfüchse müssen nun zusehen, wie Meier von dem Schlägertypen, den Orbel in seinem Campingwagen mitgebracht hatte, nach allen Regeln der Kunst verdroschen wird. Als der Kerl schließlich von ihm ablässt, blutet der Rauschebart aus Mund und Nase. Warum haben Sie das zugelassen? Schließlich hat der Meier ihm die Pläne der Alarmanlage im Auktionshaus besorgt. Und die hätten Sie den Einbruch doch gar nicht riskieren können. Er musste zur Vernunft gebracht werden. Wir haben einen gefährlichen Job und wollen durch so ein Rindvieh nicht in die Klemme geraten. Das kannst du ihm sagen, wenn er wieder hören kann. Und sag ihm auch, dass er seinen Anteil bekommt, wenn es soweit ist und wenn er die Schnauze hält. Ja, ja, ich hab kapiert. Los, Franz. Hol mir mal die Tasche aus dem Wagen. Hier. Das ist alles, was ich euch gebe. Aber Vorsicht damit. Und keine Experimente. Verstanden? Ja, klar. Fühlst du dich? Hier haben wir neue Marken. Er hat uns ein ganzes Album gegeben. Das soll er mir büßen. Auffliegen lasse ich ihn. Bist du verrückt? Der lässt uns auffliegen. Dann fliege ich von der Penne und dein Geschäft wird geschlossen. Man hat uns eine Menge Marken hier gelassen. Hier. Und da. Es ist alles da, was wir auf den Schulhöfen brauchen. Auch die Olympiamarke sind da. Muss ich den Bomber noch unterjubeln, ohne dass er bemerkt, dass es nicht nur seine Marken sind, die wir verkaufen. Es war ja wirklich ein Glücksfall, dass Bomber gerade mit den Marken seines Onkels auftaucht, als wir ihn verkaufen gehen. Mit aller Kraft hat Ohne versucht, den fatalen Niesreiz zu unterdrücken. Dann passiert sehr viel auf einmal. Ohne wirft sich in seinem Versteck nach hinten und rennt in einer scharfen Kurve auf die Brombeerhecke zu, in der Bömmel hockt. Der verhält sich glücklicherweise ganz still, denn dem flüchtenden Bohne folgt fluchend Hubert Meier. Dreier P rennt in der anderen Richtung davon, um den Lauscher zu fassen. Bohne schlägt noch einen Haken und lässt sich dann aufatmend nieder. Er hebt die Handgurke, um seine Position zu melden. Da stürzt sich Rauschebart auf ihn, in der Hand hält er einen Knüppel. Es entspinnt sich ein sehr ernster Kampf. Bohne muss all seine Judo-Kniffe anwenden, um den erstaunlich wendigen Meier abzuwehren. Aufgeregt warten die Funkfüchse, bis ihr Freund wieder bei ihnen ist. Dreier P auf dem Fahrrad und Rauschebart Meier in seinem Käfer sind inzwischen natürlich verschwunden. Sollen wir hier nicht lieber verschwinden? Die sind weg, keine Sorge. Und was hat der liebe Bömmel hier? Oh. Das ist das rote Briefmarkenalbum, das der Boss der Bande Dreier P gegeben hat. Das hast du einfach... Na klar, als die beiden so schnell wegrannten, weil sie Bohne fangen wollten, ließen sie das gute Stück auf dem Sockel des Denkmals liegen. Sollte es da liegen, bis der Taus am Morgen ruinieren würde? Ich dachte schon, ich hätte hier die einzigen Leistungen vollbracht. Aber das war wirklich eine gute Tat. Ja, aber jetzt ist es zu dunkel und auch viel zu spät. Oh, Junge. Wir sollten uns das gute Stück bei Licht besehen. Das ist eine gute Gelegenheit, Old Man zu besuchen und ihm die ganze Geschichte zu erzählen. Genau. Meinst du denn, dass dein Vater jetzt noch auf ist? Na klar, der sitzt in seiner Funkbude und pflegt die Verbindung mit seinen Freunden in aller Welt. Wisst ihr noch, wie begeistert wir waren, als wir das erste Mal zuhören durften? Ja. Bei mir wusste damals schon einiges vom CB-Funk. Für uns war das alles total unverständlich. Und jetzt seid ihr alle schon prima CB-Funker. Ja. Funkfüchse sind ganz erleichtert, dass sie Bömmels Vater von ihren neuen Detektivabenteuern erzählen können. Nach den letzten Aktivitäten hatte es ja mit einigen Eltern ernsthafte Schwierigkeiten gegeben. Old Man Yates würde Verständnis für sie haben und ihnen einen guten Rat geben können. Tatsächlich sitzt Herr Yates noch in der Funkbude, er kommt aber gern zu den Freunden seines Sohnes herunter. Aha, deine Marken, Michael? Nicht schlecht. Nein, leider nicht. Aller Wahrscheinlichkeit nach stammen sie alle aus einem Einbruch vom letzten Jahr. Aha, Funker finden finanzielle Fisimatenten fremder Finsterlinge. Richtig. Michael, sind das hier nicht die bulgarischen Olympiamarken, die du suchst? Du hast doch auch sicher die Nummer des Campingwagens aufgeschrieben. Damit haben wir den Kopf der Bande ja schon am Wickel. Ach, die Nummer? Ach du liebe Zeit, darauf habe ich vor lauter Aufregung nicht geachtet. Der kluge Michael macht auch mal einen Fehler. Immerhin haben wir das Album und damit... Soll das alles vielleicht heißen, dass ihr schon wieder bis zum Hals in einer Sache steckt, die gefährlich ist und euch Ärger bringen kann? Hä? So sollte man das nicht sehen, Herr Yates. Ich wollte von einem älteren Schulkameraden ein paar Marken kaufen. Aber der geforderte Preis schien mir so niedrig, dass ich mich im Briefmarken-Auktionshaus erkundigte, ob die Marken echt sind. Da hörte ich, dass Marken derselben Sorte im Herbst dort gestohlen worden sind, zusammen mit vielen anderen wertvollen Stücken. Ihr seid mir eine schöne Rasselbande. Und das Album hier, habt ihr das etwa auch gekauft? Das habe ich heute Abend gefunden, Vater. Ah ja, nun ist aber genug, ja? Ihr haltet mich wohl für total verkalkt. Gefunden. Wirklich, Herr Yates? Bömmel, erzähl deinem Vater doch mal die ganze Geschichte von Anfang an. Old Man Yates hört aufmerksam zu. Beruhigend findet er den Bericht der Freunde allerdings nicht. Die fackeln ja offenbar nicht lange, wenn es darum geht, lästigen Mitwissern den Mund zu stopfen. Euch würde es wohl nicht besser ergehen. Also, ab zur Polizei. Nein, bitte nicht! Ist es dazu nicht zu früh? Wir müssten anhand meiner Liste, die mir Herr Albrin gegeben hat, erstmal feststellen, ob im Album tatsächlich die gestohlenen Marken sind. Her mit der Liste. Die habe ich leider zu Hause. Ich sollte sie ja niemandem zeigen. Aber sagte dir nicht, der Orbel habe davon gesprochen, dass bereits welche von den gestohlenen und wiederverkauften Marken im Auktionshaus aufgetaucht seien? Tatsächlich. Da ist also eine undichte Stelle im Auktionshaus. Mhm. Das wäre gefährlich für uns. Denn schließlich sollten wir Herrn Albrin alles melden, was mit den Marken zusammenhängt. Was sollen wir tun, Vater? Ja, also ihr solltet vielleicht morgen in der Pause wie verabredet an Bomber oder diesen 3AP herantreten und nach den bulgarischen Marken fragen. Dann kommen die gar nicht auf den Gedanken, dass ausgerechnet ihr das ganze Album in der Hand habt. Auf alle Fälle muss der Eindruck vermieden werden, als wüsstet ihr auch nur das Geringste von der Denkmalssache. Ja, ihr habt recht, vorläufig habt ihr nichts in der Hand außer diesem Album. Selbst wenn Herr Albrin diese Marken als sein Eigentum wiedererkennt. Herr Albrin hat auch gesagt, dass die Inselpostmarken durchaus auch von Bernds Onkel stammen können. Warum fragen wir diesen Onkel nicht einfach? Er wohnt im selben Haus wie Bernd, im Hohlen Weg. Dann wissen wir, welche Marken Bernd wirklich von seinem Onkel bekommen hat. Ja, stimmt. Also, wenn es so ist, dass 3RP den Vertrieb von Bomber Bernds Marken in die Hand genommen hat, dann fällt es Bomber natürlich überhaupt nicht auf, dass auch andere Marken darunter sind. Guck mal, wie sollte er was merken? Er kümmert sich ja überhaupt nicht darum und freut sich, wenn er von 3RP Geld für seine Marken bekommt. Eine ideale Tarnung ist das für die Bande. So können sie unter die weniger wertvollen Marken auch die ganz teuren schmuggeln und verhökern. Old Man Yates fährt die Funkfüchse in seinem Kombiwagen nach Hause. Denn inzwischen ist es schon nach 22 Uhr geworden. Und die Eltern von Michael und von Claudia und ihrem Bruder Bohne kennen keinen Spaß, wenn es um Pünktlichkeit geht. Am nächsten Morgen verdrückt sich Michael in der großen Pause und läuft zur Telefonzelle an der Ecke. Auktionshaus Albrin, Bockelmann? Guten Morgen, Herr Bockelmann. Hier Michael Dummer. Ich möchte gern Herrn Albrin sprechen. In welcher Angelegenheit, bitte? Ganz privat, bitte. Es eilt. Einen Augenblick, bitte. Ich werde den Chef sofort rufen. Nun beeil dich, Mann. Morgen, Herr Dummer. Was kann ich für Sie tun? Guten Morgen. Ich habe die bulgarischen Olympiamarken und auch von den anderen. Großartig. Haben Sie von dem Jungen gekauft, von dem Sie auch die anderen Marken haben? Kommen Sie doch bitte gleich her. Na, das geht leider nicht. Ich muss zurück in die Schule. Wir haben übrigens ein ganzes Album gefunden. Wie bitte? Ein rotes Album? Leder, Inneneinschrift Joachim von Krott? Herr Bockelmann, gehen Sie doch schon endlich und bedienen Sie den Herrn. Sie sehen doch, dass ich hier beschäftigt bin. Entschuldigen Sie, Sie waren nicht gemeint. Können Sie heute Nachmittag um 3 Uhr hier sein? Gern, aber bitte von all dem kein Wort an Fremde. Auch nicht an Herrn Bockelmann. Natürlich, auch wenn ich nicht verstehe. Na, auf Wiedersehen. Bis heute Nachmittag. Zu Michaels Verblüffung wird er nach der Schule unsanft von Bomber angerempelt. Wie Michael dazu käme, sich im Auktionshaus nach der Echtheit von Bombers Marken zu erkundigen. Er sei keiner, der einen Mitschüler und Freund anschummelt mit falschen Marken und Michael solle sich ja in Acht nehmen. Wie ist Bomber nur so schnell hinter Michaels Telefonat mit Herrn Albrink gekommen? Die Sekretärin hat in der zweiten Pause 3AP ans Telefon gerufen. Da haben wir's. Der Bockelmann muss einen Teil meines Telefonats mitgehört haben. Der ist also die undichte Stelle. Genau. Und der hat Orbel und Genossen geholfen, unbehelligt in das Auktionshaus einzudringen. Jetzt wird's brenzlig. Wir müssen die Sache zum Ende bringen. Mhm. Ich fahre jetzt zum Hohlen Weg und versuche, Bombers Onkel zu treffen. Ihr seid bitte kurz vor 15 Uhr im Auktionshaus. Ich schlage vor, dass Bohne mit der Handgurke gut getarnt vor dem Geschäft Wache schiebt. Damit wir eine Kontrolle darüber haben, was der saubere Bockelmann während unseres Besuchs treibt. Also alles klar, bis heute Nachmittag also, Freunde. Tschüss. Tschüss. Pünktlich treffen die Funkfüchse vor dem Geschäft von Herrn Albring ein. Claudia hat sogar zur Feier des Tages einen hübschen bunten Rock angezogen. Sonst trennt sie sich nur selten von den geliebten Jeans. Bömmel und Bohne haben schon einen großen Teil ihrer Schularbeiten gemacht und sehen deshalb recht zufrieden aus. Aber was ist mit Michael los? Er hat eine gewaltige Schramme auf der Stirn und seine Brille ist ganz schön verbogen. Michael, was passiert? Hat dich der Onkel verwandt? Sehr witzig. Was ist denn los? Ach, die Kerle haben mich erwischt. Dabei lief alles so gut. Schließlich bin ich entwischt. Dank deiner Judo-Kniffe, die ich dir abgeguckt habe, Bohne. Ja, meine Judo-Kniffe. Also kurz gesagt, der Onkel hat Bomber Marken geschenkt. Die darf er verkaufen, weil er auf ein Motorrad spart. Bomber hat sowieso keine Ahnung von Briefmarken. Aber der Onkel weiß genau, dass er die Marken, die auf Albrechts Liste sind, nie besessen hat. Mhm. War das ein Grund, dich zu verdreschen? Bomber und 3AP kamen um die Ecke, als ich die Wunden des Onkels verließ. 3AP griff mich sofort an. Ich versuchte noch, Bomber zu warnen vor den bösen Geschäften, die Bande mit Hilfe seiner Ahnungslosigkeit macht. Dann wissen Sie also Bescheid über unsere Ermittlungen. Ja. Geht ihr jetzt rein zu Herrn Albring, ich bleibe draußen mit der Handgurke, wie besprochen. Okay. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Herr Albring erwartet Sie bereits. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Dies ist Claudia Becker. Das ist Jochen Geiz. Gehen wir doch zum Tisch am Fenster rüber. Dort haben wir besseres Licht. Setzt euch bitte. Ja, danke. Ja. Hier ist das Album. Danke. Kein Zweifel. Das ist das Album. Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, dass die Bande für den Einbruch genau den richtigen Zeitpunkt kurz vor der großen Auktion wählte, dass sie den Tresor öffnen konnte und die Alarmanlage nicht funktionierte? Natürlich, auch die Polizei. Was machst du da? Unser Freund draußen ruft mich mit dem Funkgerät. Schwanfuchs 1, Verkäufer läuft über die Straße zur Telefonzelle. Versuche zu verstehen, was Bockelmann spricht. Ich melde mich wieder. Was sollen diese Kindereien? Nun haben die Kinder Herrn Albring ihre gesammelten Beobachtungen und Rückschlüsse mitzuteilen. Und dem fällt ein, dass er Herrn Bockelmann von Hubert Meyer übernommen hat, als der sein Geschäft verkleinern musste. Schwarmfuchs 1, komm. Ich höre. Bockelmann hat mit Erbe gesprochen, hat gemeldet, dass ihr im Geschäft seid und dass ihr die Marken habt. Sie haben sich um 5:30 am Denkmal verabredet. Den kaufe ich mir. Nein, bitte nicht. Wir müssen sie auf frischer Tat ertappen heute Abend. Wir werden alles auf Tonband aufnehmen und auch fotografieren. Nur so können wir erfahren, wo der Großteil der gestohlenen Marken ist. Gut, ich bin einverstanden, dass ihr die Sache übernehmt. Aber seid vorsichtig. Ich werde dafür sorgen, dass Punkt 18 Uhr die Polizei am Denkmal bei Meyer und bei Bockelmann erscheint. Bis dahin müsst ihr die Beweise haben. Musik. fieberhafte Vorbereitungen beginnen. Old Man Yeats wird eingeweiht. Er wird ebenfalls am Denkmal sein. Sein Funkfreund wird an seiner häuslichen Feststation sitzen und eventuell Hilfe herbeifunken. Die Funkfüchse müssen neue Verstecke finden. Außerdem ist das Diktiergerät rechtzeitig zu verbergen und anzustellen. Während sie im Werkstattwagen von Vater Yeats zum Denkmal fahren, informieren sie ihn über den Stand der Nachforschungen. Vater Yeats parkt den Wagen auf dem schmalen Weg am Denkmal. Er und Claudia wollen als harmlose Spaziergänger hier bleiben. Bohne findet einen guten Platz in der alten Eiche. Die Handgurke hat er am Hals baumeln. Michael versteckt das Bandgerät in der alten Rosenhecke und macht es startklar. Bömmel und Bohne sind außerdem mit Fotoapparaten ausgerüstet. Delta Kurfürst 7 an alle. Äußerste Zurückhaltung bitte. Vier Mann sind jetzt am Denkmal versammelt. Plötzlich springt ein Hund aus dem Campingwagen und läuft auf die Eiche zu, auf der Bohne hockt. Delta Kurfürst 7 an Fuchs 2. Ich rufe die Polizei. An alle Füchse. Wir müssen versuchen, die Bande festzuhalten. An Delta Kurfürst 1. Sofort Polizei rufen wie abgemacht. Denkmal am Langeloher Wald. Ende. Claudia, lauf zu meinem Wagen, setz dich rein und mach die Tür von innen zu. Was machen Sie denn hier? Ich spaziere und fotografiere. Zum Beispiel Ihren... Können Sie mich vielleicht mit in die Stadt nehmen? Das ist einer, der mit dem Auktionshaus war. Was? Fahren Sie Ihren Wagen weg, Mann. Aber gern doch. Ihnen werde ich zeigen. Los ab, Kerl! Los ab! Dazu kommt es aber nicht mehr, denn die Polizeiwagen fahren von verschiedenen Richtungen auf das Denkmal zu. Alles läuft so ab, wie die Funkfüchse es schon öfter nach Beendigung einer Verfolgungsjagd erlebt haben. Und schließlich sitzen Old Man Yeats und die Freunde sehr zufrieden im Wohnzimmer von Vater und Sohn Yeats. Das war Herr Albring vom Auktionshaus, der eben angerufen hat. Er ist in der Telefonzelle an der Ecke und hat gefragt, ob er so spät noch einen Besuch hier machen darf. Michaels Eltern haben ihm gesagt, dass ihr alle hier seid. Der Großteil der Marken lag übrigens wasserdicht verpackt im Waschraum des Campingwagens. Und Orbel hat früher bei der Firma für Sicherheitsanlagen gearbeitet, die auch im Auktionshaus gearbeitet hat. Ah, da kommt er ja auch schon. Guten Tag, verehrte Funk. Zunächst herzlichen Dank für eure große Hilfe. Fast alle Marken sind herbeigeschafft. Damit steht Ihnen, Herr Yeats und den Kindern die von der Versicherung ausgesetzte Summe zu. Ich möchte mich aber auch persönlich bei euch bedanken. Ich habe hier einen Gutschein für 5 Handgurken und für 5 nagelneue Fahrräder. Euer türkischer Freund soll auch nicht leer ausgehen. Ah, toll! Super. Ja, 5 Fahrräder! Ich möchte gern zugunsten der 5 Freunde auf meinen Anteil verzichten. Nur zum nächsten Eisessen bei Luigi. Da möchte ich eingeladen werden.